Apostelgeschichte, Kapitel 9. Saulus aber schnauberte noch mit Dräuen und Morden wider die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf das, so er etliche dieses Wegs fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führete gen Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörete eine Stimme, die sprach zu ihm, »Saul, Saul, was verfolgest du mich?« Er aber sprach, »Herr, wer bist du?« Der Herr sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgest. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel lecken.« Und er sprach mit Zittern und Zagen, »Herr, was willst du, dass ich tun soll?« Der Herr sprach zu ihm, »Stehe auf und gehe in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer aber, die seine Gefährten waren, stunden und waren erstarret, denn sie hörten eine Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus, und war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zudem sprach der Herr im Gesichte, »Ananias«, und er sprach, »Hier bin ich, Herr.« Der Herr sprach zu ihm, »Stehe auf und gehe in die Gasse, die da heißet die Richtige, und frage in dem Hause Judas nach Saulus mit Namen von Tarsus. Denn ich siehe, er betet, und hat gesehen im Gesichte einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehend werde.« Ananias aber antwortete, »Herr, ich habe von vielen gehöret von diesem Manne, wie viel Übels er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat allhi Macht von den hohen Priestern, zu binden alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwählt Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, »Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamest, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllet werdest.« Und alsobald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und ward wieder sehend. Und stund auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkete sich. Saulus aber war etliche Tage bei den Jüngern zu Damaskus, und alsbald predigte er Christum in den Schulen, dass derselbige Gottes Sohn sei. Sie entsetzten sich aber alle, die es hörten, und sprachen, »Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörete alle, die diesen Namen anrufen, und darum herkommen, dass er sie gebunden führe zu den hohen Priestern?« Saulus aber ward immer kräftiger und trieb die Juden in die Enge, die zu Damaskus wohneten, und bewährete es, dass dieser ist der Christus. Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat zusammen, dass sie ihn töteten. Aber es ward Saulus kundgetan, dass sie ihm nachstelleten. Sie hüteten aber Tag und Nacht an den Toren, dass sie ihn töteten. Da nahmen ihn die Jünger bei der Nacht und taten ihn durch die Mauer und ließen ihn in einem Korbe hinab. Da aber Saulus gen Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu tun. Und sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führete ihn zu den Aposteln und erzählete ihnen, wie er auf der Straße den Herrn gesehen und er mit ihm geredet und wie er zu Damaskus den Namen Jesu freigepredigt hätte. Und er war bei ihnen und ging aus und ein zu Jerusalem und predigte den Namen des Herrn Jesu frei. Er redete auch und befragte sich mit den Griechen, aber sie stelleten ihm nach, dass sie ihn töteten. Da das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn gen Caesarea und schickten ihn gen Tarsus. So hatte nun die Gemeinde Frieden durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich und wandelte in der Furcht des Herrn und ward erfüllet mit Trost des Heiligen Geistes. Es geschah aber, da Petrus durchzog allenthalben, dass er auch zu den Heiligen kam, die zu Lydda wohneten. Daselbst fand er einen Mann mit Namen Aeneas, 8 Jahre lang auf dem Bette gelegen, der war gichtbrüchig. Und Petrus sprach zu ihm, »Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund, stehe auf und bette dir selber.« und alsobald stund er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und zu Saron wohneten, die bekehrten sich zu dem Herrn. Zu Joppa aber war eine Jüngerin mit Namen Tabea, welches verdolmetschet heißt eine Rehe. Die war voll guter Werke und Almosen, die sie tat. Es begab sich aber zu derselbigen Zeit, dass sie krank ward und starb. Da wuschen sie dieselbige und legten sie auf den Seller. Nun aber Lydda nahe bei Joppe ist, da die Jünger höreten, dass Petrus daselbst war, sandten sie zween Männer zu ihm und ermahneten ihn, dass er sich's nicht ließe verdrießen, zu ihnen zu kommen. Petrus aber stund auf und kam mit ihnen, und als er hinkommen war, führten sie ihn hinauf auf den Söller, und traten um ihn alle Witwen, weineten und zeigten ihnen die Röcke und Kleider, welche die Rehe machte, als sie bei ihnen war. Und da Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabea, stehe auf. Und sie tat ihre Augen auf, und da sie Petrus sah, setzte sie sich wieder. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf und rief die Heiligen und die Witwen und stellete sie lebendig dar. Und es ward kund durch ganz Joppe, und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es geschah, dass er lange Zeit zu Joppe blieb bei einem Simon, der ein Gerber war.